Unnormale Jobs. Immer mehr Menschen in Deutschland haben Jobs, aber sie verdienen mit ihrer Arbeit eben nicht mehr so viel Geld wie früher. Denn in unserem Land sind seit Jahren Beschäftigungsverhältnisse auf dem Vormarsch, die denen, die sie ausüben, deutlich weniger Sicherheit bieten als der klassische Vollzeitjob. Wirtschaftsforscher haben ihnen den umständlichen Namen atypische Beschäftigungsverhältnisse gegeben, also unnormale Beschäftigung. Gemeint sind damit zum Beispiel Leiharbeit, Minijobs, zeitlich befristete Verträge und Scheinselbstständigkeit. All jene Anstellungsverhältnisse, die Arbeitgeber flexibler machen, sie schneller auf Produktionsschwankungen oder wechselnden Kundenandrang reagieren und sich so insgesamt besser auf die echten oder vermeintlichen Anforderungen der Globalisierung einstellen lassen, während sie eben diese Flexibilität den Arbeitnehmern aufbürden. Für die Angestellten bringen diese unnormalen Jobs in aller Regel nur Nachteile. Sie wissen nicht, wie viel Geld sie am Monatsende auf dem Konto haben werden, sie sind leicht zu kündigen und können daher nicht sagen, wie lange sie ihre Arbeitsstelle überhaupt haben werden. Im Jahr 2017 hat das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung errechnet, arbeiteten 4 von 10 Arbeitnehmern in solchen atypischen Beschäftigungsverhältnissen. Oder besser gesagt, in prekären Arbeitsverhältnissen. Kein Wunder, dass so viele Menschen am Arbeitsmarkt Abstiegsängste plagen. Die Erklärung für die vielen neuen Beschäftigungsmodelle in Deutschland sind, wie eingangs schon erwähnt, die Arbeitsmarktreformen der 2000er Jahre. Eigentlich hatten die verantwortlichen Politiker der Agenda 2010 unter SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder damals ganz anderes im Kopf als das Monster, das sie dann damit schufen. Die Idee hinter dieser Flexibilisierung des Arbeitsmarktes war ursprünglich, die neuen, unsicheren Beschäftigungsformen nur in Ausnahmefällen zuzulassen, als Einstieg für jene in den regulären Arbeitsmarkt, die es auf andere Weise nicht geschafft hätten und ganz ohne Job geblieben wären. Natürlich gab es für die damalige Regierung Schröder sehr gute Gründe, die Agenda 2010 auf den Weg zu bringen. Die Langzeitarbeitslosigkeit stieg damals stetig und allgemein anerkannt war auch das Problem, dass die Lohnnebenkosten für Festangestellte jahrelang gestiegen waren und sich mittlerweile auf derart hohem Niveau festgesetzt hatten, dass es viele Arbeitgeber als handfestes Risiko betrachteten, überhaupt noch jemanden neu anzustellen. Es war für Unternehmen extrem schwer, jemanden wieder loszuwerden, wenn die Auftragslage es nicht mehr erlaubte, ihn weiter zu beschäftigen. Diese verkrusteten Strukturen aufzubrechen, war das Grundanliegen der Reform. Im Grunde genommen war das auch eine sinnvolle Idee. Das Ganze hatte nur einige Schönheitsfehler. Viele Unternehmen nutzten die neuen Gesetze aus, um dank ihnen Personalkosten zu sparen. Aus Sicht der verantwortlichen Manager und Firmeneigner mag das nachvollziehbar sein. Aber die verantwortlichen Arbeitsmarktpolitiker hätten diese Entwicklung voraussehen können. Und sie hätten viel früher gesetzliche Schranken einziehen müssen. Denn schnell begannen viele Berufsbilder durch die neuen Anstellungsverhältnisse abzurutschen. Verkäuferinnen in Bekleidungsgeschäften, Postzusteller, Altenpflegerinnen, Angestellte in der Industrieproduktion. Zwar entstanden neue Jobs, aber eben unnormale, die weniger sicher waren und mit denen man insgesamt weniger Einkommen erzielt, zum Beispiel Minijobs. Es entstanden aber auf diese Weise nicht nur zusätzliche Stellen, sondern Unternehmen ersetzten zum Teil auch herkömmliche Festanstellungen in Vollzeit durch Minijobs, Zeitarbeiter oder befristete Arbeitsverhältnisse. Das Ergebnis? Von der Jahrtausendwende bis zum Jahr 2011 stiegen fast 5 Millionen Menschen in Deutschland von der Mittelschicht in die Unterschicht ab. Und seither ist das Armutsrisiko trotz des Wirtschaftsbooms sogar noch weiter gestiegen. Man sieht die Misere zum Beispiel in meiner Heimatstadt Köln. Fast jeder 4. Einwohner fühlt sich mittlerweile von Armut bedroht, wie eine repräsentative Umfrage der Stadtverwaltung im Herbst 2018 ergab. Und das, obwohl derselben Umfrage zufolge mehr Bürger berufstätig sind als je zuvor. 80% der Kölner zwischen 18 und 80 Jahren gehen demnach einer bezahlten Beschäftigung nach, ein Viertel mehr als vor 10 Jahren. Bei jedem fünften aber reicht das Einkommen nicht aus, um davon dauerhaft auskömmlich leben zu können. 16% der berufstätigen Kölner, also etwa jeder sechste, ist demnach arm trotz Arbeit. Ein Viertel der Befragten gab an, kein Geld fürs Alter zurücklegen zu können. Und jeder sechste geht davon aus, dass er später nicht mit seiner Rente auskommen wird. Der Grund, sagten die 64.000 Befragten, die vielen neuen Jobs seien meist keine sogenannten Normalarbeitsverhältnisse, sondern Minijobs, Teilzeitjobs, Leiharbeiterverhältnisse. Dazu, sagten die befragten Kölner, komme noch das andere Problem, dass die Lebenshaltungskosten viel zu hoch seien im Verhältnis zu dem, was ich mit dieser Arbeit verdienen lasse. Es lässt sich messen, wie sehr sich all die Waren und Dienstleistungen verteuert haben, die wir von unserem Geld bezahlen müssen. Im Jahr 2019 erwartet die Hamburger Personalberatung Compensation Partner, die 420.000 Gehaltsdaten analysiert hat, werden die Löhne in Deutschland um 2,9 bis 3,8% steigen, und zwar nominal. Die Unternehmen geben demnach nur wenig Geld für Gehaltssteigerungen aus, weil die globale und nationale Gemengelage sie vorsichtig mache. Brexit, internationale Handelskonflikte, schwache Volksparteien. Die Preise für die Waren und Dienstleistungen werden gleichzeitig um voraussichtlich 2% steigen. Das bedeutet, dass die Inflation unsere Einkommensteigerungen nahezu auffrisst. Eine Folge dieser Entwicklungen ist zum Beispiel diese. Im Jahr 2018 stellten Energiekonzerne laut Auskunft der Bundesregierung rund 350.000 Bürgern den Strom ab, weil sie ihre Rechnungen nicht bezahlt hatten. Etwa die Hälfte der Betroffenen waren Empfänger der Grundsicherung, das Hartz IV der Alten. Zehntausende aber waren Menschen, die normal arbeiten gehen. Dazu muss man wissen, dass die Strompreise in den vergangenen 10 Jahren um fast 40% gestiegen sind, eben viel stärker als die Gehälter. Nicht nur die Unterschicht ist zunehmend von der Wirtschaftsentwicklung im Land abgekoppelt, sondern auch die Mittelschicht. Die Einkommen der wirtschaftlichen Mitte stiegen zuletzt deutlich langsamer als die der Oberschicht, mit der Folge, dass sich bei der Preisentwicklung immer schwerer Schritt halten lässt.